Endlich wurden in dem Motu Proprio noch eingehende Vorschriften für Spionage gegeben und die Forderung gestellt, Zitat, der Inquisition sind nicht nur diejenigen anzuzeigen, die diesen Eid verletzen, sondern auch die, welche sich weigern, ihn zu schwören. Zitat Ende. Das Motu Proprio war der volle Triumph des Loyola-Geistes über die Wissenschaft in der römischen Kirche. Wie der Sterbende noch einmal vor dem Tode ein letztes Aufflammen seiner Lebenskraft zeigt, so flackerte besonders in deutschen Landen helle Empörung in der katholischen Welt auf. Die Geistlichen hatten sich zwar mit beschämend geringen Ausnahmen der entehrenden Pflicht, jährlich den Eid zu schwören, gefügt, aber weiteste Kreise noch aufrechter Katholiken empörten sich. Die Professoren deutscher Hochschulen fassten Beschlüsse, nach denen jeder katholische Hochschullehrer, der den Eid schwöre, als Standesgenosse nicht mehr anerkannt werden könne. Man meldete nach Rom, dass der Bogen zu straff gespannt sei. Der Papst machte einen Scheinrückzug. Er erließ den Theologieprofessoren der Universitäten den Eid, erklärte sie aber, falls sie ihn nicht leisteten, in einem öffentlichen Erlass für feige. Und da die meisten Professoren überdies Geistliche und als solche nicht vom Eide dispensiert waren, hatte er durch diese Beschimpfung genug getan, um die wenigen Professoren, die nicht Geistliche und deshalb vom Eid frei waren, auch zum Eide zu bringen. Die 25 Geistlichen, die lieber ihr Amt aufgaben, ehe sie ihren Geist versklavten, beweisen durch Wort und Schrift, dass es noch deutsche Katholiken gab, die sich gegen den Seelenmord mit Lutherworten und im Luthergeist wehrten. So schrieb Konstantin Wieland, Zitat, der Papst soll nicht sich mit Christus verwechseln. Wir Deutschen wollen zwar gute Christen bleiben, aber noch lange nicht römische Sklaven sein. Der ganze Eideshandel ist ein Produkt und Beweis der Angst, welche die römische Kurie befallen hat. Sie fühlt die altersgrauen Säulen ihrer Weltmacht wanken. Zitat Ende. Er stellt dann mit tiefster Entrüstung fest, Zitat, dass man den Katholiken, Geistlichen wie Laien, das Rückgrat gebrochen, so dass sie Rom gegenüber keine Spur von Selbstbewusstsein mehr besitzen, sondern mit gekrümmtem Rücken auch die beleidigendsten Zumutungen des Papstes demütig hinnehmen und die Hand küssen, die sie schlägt. Zitat Ende. Konstantin Wieland, der aufrechte Deutsche, der letzte geistesfreie katholische Geistliche, hat recht. Alljährlich schänden sich seitdem die katholischen Geistlichen durch die Wiederholung des Sklaveneides, der seinen Inhalt nach so menschenunwürdig ist, dass er nur einer schon gehörig jesuitisch dressierten Geistlichkeit angeboten werden durfte. Die Forderung der jährlichen Wiederholung des Eides, die also die Möglichkeit des Eidbrüchigwerdens voraussetzt, schändet den katholischen Geistlichen überdies noch so sehr, dass er nun in gleicher Reihe mit den ihre Gelübde öfter im Leben wiederholenden Brüdern Freimaurern steht. Die Jünger Loyolas triumphierten über diesen Sieg in der katholischen Kirche. Nur Leichname können einen solchen Erfolg als Triumph erleben. In den Augen aller lebendigen Menschen ist er eine große Schande unseres Jahrhunderts. Seitdem herrscht Totenstille in der römischen Kirche. Der letzte schon an sich sehr bescheidene Rest einer wissenschaftlichen Forscherarbeit ist aus ihr geschwunden. Dieser traurige Sieg hat den Jesuiten ganz vergessen lassen, wie groß die Niederlage der Romkirche und vor allem des Jesuitenordens der Wissenschaft gegenüber tatsächlich ist. Während er, der Weltherrschaft sehr nahe, in seiner Hybris sich am Ziele wähnt, hat die Wissenschaft in der Geisteswelt den triumphierenden Sieg über das schwarze Unheil des tausendjährigen Yahweh-Reiches erfochten und hat das Urteil über den Orden schon gefällt. Die Wissenschaft ging in den nahezu 400 Jahren seines gehässigen, an Verleumdungen, Fälschungen und Verfolgungen der Forscher so reichen Kampfes ihren stillen, vom ernsten Wahrheitswillen überstrahlten Wege weiter. Sie reihte als einzige Antwort auf all das giftige Gegeifer Erkenntnis still an Erkenntnis und ließ durch ihren geschlossenen Nachweis des Tatsächlichen das Non-Sint über Rom und seinen Orden sprechen. Einst gab es eine Zeit, da konnte der weiße Papst noch jedes Buch, dessen Erkenntnisse seinen Dogmen unangenehm waren, auf den Index setzen. Heute wäre es leichter für ihn, einen Index aller erlaubten Bücher anzufertigen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sein ganzes Gebäude der Irrlehren stürzen, sind von Jahr zu Jahr angewachsen. Jesuitenorden und Romkirche können die erwachende Erkenntnis in weitesten Kreisen der Katholiken trotz des Leseverbotes unter Androhung der Exkommunikation nie mehr hemmen. Dies drückt sich unter anderem auch in der Zahl der Kirchenaustritte aus, die selten von weniger als 140.000 Katholiken jährlich allein in Deutschland ausgeführt werden. Der Triumph der Wissenschaft, die nach Luthers befreiender Tat aufblühen konnte, um freilich auch Luthers Lehre als halben Weg der Befreiung zu erweisen, wird den Geist Roms und den Geist Ignaz von Loyolas aus der 300.000-jährigen Menschengeschichte wieder verschwinden lassen. In ihr nehmen sich die 1000 blutigen Jahre Romherrschaft und die 400 Jahre Jesuitenunheil wie ein kurzer Tag des Leides und des Irrtums aus.